Die Macht des Gebetes. Ich möchte dazu lesen aus Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Bis soweit. Ich lerne immer mehr im Gebet, dass wenn wir so ausharrend sind, durchzubeten, dass der Herr beginnt, uns ganz neue Welten und neue Perspektiven zu öffnen. Wie er es hier in diesen Worten sagt. Wenn du mich anrufst, dann will ich dir große und gewaltige Dinge zeigen, die du nicht weißt. Ich glaube, wir wissen noch sehr wenig von den unbegrenzten Segnungen, die Gott schenkt, wenn wir beginnen zu rufen zu ihm. Warum wollen wir eigentlich beten? Warum? Weil der dreieinige Gott mit allen Mitteln uns dazu bewegen will. Erstens, Gott, der Vater, der Ewige, selbst fordert uns dazu auf. Vielmal heißt es in der Bibel, wie zum Beispiel im Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich euch erretten. Gott, der Vater, bewegt und treibt uns zum Gebet. Warum wollen wir beten? Weil auch Gott, der Sohn, Jesus Christus, uns zum Gebet drängt. Er sagt in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Warum wollen wir beten? Weil Gott, der Heilige Geist, so willig ist, selbst durch uns zu beten, wenn wir unsere Unfähigkeit spüren. Römer 8, 26. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichen Seufzen. Warum ist das Gebet eine Macht? Warum? Ich will es euch sagen. Weil wenn ein Gotteskind richtig beginnt zu beten, dann werden sofort drei Personen damit hineinbezogen. Erstens Gott selbst, dann der Satan und dann du. Wenn wir beten, biblisch beten, siegreich beten, dann beginnt der ewige Gott tatsächlich zu wirken. Gott hat sich eidlich dazu verpflichtet. Psalm 4, Vers 4 heißt es, der Herr hört, wenn wir zu ihm schreien. Und in Psalm 145, Vers 19 heißt es, er tut, was tut er? Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Ich meine, ihr müsst mal so beginnen zu beten und dabei zu denken, dass ihr nicht zu irgendeinem Gott betet, aber ihr betet zu derselben Gott, den er immer war. Elias Gott lebt heute noch. Der Gott von Mose ist noch genau derselbe. Er hat sich nicht verändert, die Zeiten wohl, aber er nicht. Wenn du betest, dann bewegt Gott sein Arm. Aber auch das Zweite ist wahr, auch Satan wird mit hineinbezogen. Wenn Gott wirkt, wenn du betest, dann wirkt Satan nicht. Wir werden nur durchkommen heute, wenn wir beten. Alle die, die keine Gebetsmenschen sind, über die hat Satan noch Macht. Erst dann wird das Wirken Satans in dein Leben ausgeschaltet, wenn du betest. Und liebe Geschwister, wir sehen heute eine Bewegung Satans hervorbrechen. Und wir haben die heilige Verpflichtung, eine Gegenbewegung hervorzurufen. Und diese Gegenbewegung gegen diesen Strom von Sünde und Unmoral und Zerfall und Degeneration, diese Gegenbewegung kann nur aus Gebet bestehen. Und als dritte Person, der im Gebet sofort mit hineinbezogen wird, das bist du selbst, wenn du betest. Im Gebet bildet meine elende Schwachheit eine Union, ein Verein, eine Einheit mit der unbegrenzten Allmacht Gottes. Jetzt beginne ich zu beten. Ich bete biblisch. Ich bete mit gereinigtem Herzen. Ich nahe mich zu Gott und er naht sich zu mir. Und als ihr seht, das übernatürliche Wunder geschieht. Und die Welt staunt, sie können es nicht begreifen. Sein elender Drop wird ein mächtiger Held. En nun wollen wir die Sache noch näher betrachten. Wer erfährt diese Macht des Gebetes? Wer? Ich will es euch mit ein Wort sagen. Der Gelöste. Man kann sich nur mit Gott verbinden, in dem Maße man sich gelöst hat. Gelöst von allem Diesseitigen. Ich will euch mal drei biblische Beispiele nennen. Jakob zuerst. 1. Mose 32. Er musste gelöst werden von seinem Besitz. Vers 23. Und er stand auf in der Nacht und nahm seine zwei Weiber und die zwei Mägde und seine 11 Kinder und zog an die Furt des Jabboks. Ach ja, der Besitz will ich schon noch gehen lassen, aber Familie muss ich noch bei mir halten. Aber es ging auch nicht, da konnte er auch nicht siegreich beten. Es kam schließlich so weit, dass es heißt, und blieb allein. Jakob wurde gelöst von der Kreatur. Und als er ganz allein blieb, da rang er mit Gott und Gott rang mit ihm. Und dort wurde ein Israel geboren. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das zweite ist der Jabez, Sohn des Kummers. Habt ihr noch nie von ihm gelesen, von Jabez? Dieser Mann ließ sich lösen von der Selbstzufriedenheit. Oh, diese furchtbare Selbstzufriedenheit, an den viele Gemeinden und tausende Gotteskinder zugrunde gehen, wodurch sie nicht beten können. 1. Chroniker 4, in Vers 9. Jabez aber war herrlicher, denn seine Brüder hieß ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israel an und sprach, ach, dass du mich segnest und meine Grenze mehrest und deine Hand mit mir wäre und schafftest mit dem Übel, das mich nicht bekümmere. Und hat Gott ihm abgewiesen? Gott ließ kommen, was er bat. Ich möchte sagen, Kind Gottes, breche doch aus der Selbstzufriedenheit heraus und schreie zum Herrn. Ach, dass du mich segnest und meine Grenze mehrest weltweit. Denn ich spüre innerlich, wie der Geist Gottes Menschen sucht, den er weltweit gebrauchen kann. Gott will in eurer Familie, in der Fabrik, auf dem Büro, wo du schaffst, in der Stadt, wo du wohnst, in dem Land, wo du bist, will er durch dein Gebeten deine Grenzen vermehren, hinausbrechen, zu linken und zu rechten, wo du nicht kannst, will er, wenn du nur betest. Und nun weiß ich wohl, liebe Geschwister, wir lernen nicht beten, indem wir davon reden. Wir lernen beten, indem wir beten. Soll ich euch noch das Dritte sagen, das Dritte? Aber bevor ich das tue, muss ich ja denken jetzt an einen Chorus, den wir früher viel gesungen haben.